Moin Moin, mein Name ist Gordon Bell und ich komme aus einer Kleinstadt in Norddeutschland, die für ihr Team in ganz Deutschland, den Ratzeburger Goldachter, bekannt ist. Ich verbringe einen Großteil meiner Zeit in unterschiedlichen Teams, in unterschiedlichen Funktionen. Vom Teammitglied über Spielertrainer, Trainer, Vorstandsmitglied oder Geschäftsstellenleiter durfte ich schon viele Rollen innehaben. Ihnen geht es bestimmt nicht anders, ob als Familienoberhaupt, Kollege, Teammitglied oder Freund. Und genau hier lauern Konflikte. Ungelöste Konflikte haben ein ähnlich hohes Stresslevel wie der Tod eines nahen Angehörigen. Dass Stress ungesund ist, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Ich erzähle Ihnen, worauf es in einem guten Team ankommt und wie Ihr Team durch das Wir gewinnt. Das Wir gewinnt, im Team erfolgreich, von Gordon Bell. Erinnern Sie sich, am 13. Juli 2014 bediente Schürrles scharfe Flanke von der linken Seite Götzes Brust, die den Ball auf den goldenen Fuß abtropfen ließ. In der 113. Minute war die Niederlage der Argentinier im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft besiegelt. Nur 5 Tage nach dem legendären 7:1 gegen Gastgeber Brasilien lag sich die gesamte Nation erneut in den Armen. Wer in den darauffolgenden 12 Monaten Vorträge über Teambildung und Teamleitung gehalten hat und dabei sämtliche Faktoren aufzählen sollte, die Teams wirklich erfolgreich machen, hatte leichtes Spiel. Mit einer überzeugenden Mischung aus Kompetenz und Stolz verwies man zu diesem Zweck auf die Mutter aller Teams, die deutsche Fußballnationalmannschaft, die einen Traum, den 80 Millionen Deutsche 20 Jahre lang träumten, im Stadion von Maracanã in Rio de Janeiro wahr werden ließ. Wie war dieser Erfolg möglich? So ganz ohne einen Messi, Ronaldo oder Neymar in den eigenen Reihen. Was war 2014 anders als bei den 4 Weltmeisterschaften davor? Nun, eins wissen wir genau. Hinterher ist man immer klüger. Und deshalb haben unzählige Experten uns nach dem Turnier erklärt, warum es eigentlich hätte gar nicht anders kommen können. Alle Argumente, die auch nur annähernd das Potenzial hatten, einen Hauch zum Ergebnis beizutragen, wurden angeführt, erläutert, diskutiert und fachmännisch analysiert. Am Ende war sich die Fachwelt endlich einmal einig. Deutschland wurde dieses Mal zu Recht und auch verdient Weltmeister. Experten für Erfolg gab es bereits viele. Eine hieß Paul, war eine Krake und steuerte bei der WM 2010 in Südafrika vor allem das Schicksal des deutschen Teams. Das Land, dessen Futternapf von dem talentierten Tintenfisch bevorzugt wurde, konnte sich bereits vor Spielanpfiff des Sieges sicher sein. Ob das Orakel-Weichtier Linkshänder war oder gar die animalische Wiedergeburt von Sepp Herberger, ist bis heute ungeklärt. Aber Spaß beiseite, obwohl dieser im Fußball nicht zu kurz kommen sollte. Ernstanalysen haben immer auch etwas Gutes. Am Ende aller Überlegungen lagen diesmal 3 Faktoren auf dem Tisch der Erkenntnis, die für den Erfolg verantwortlich zeichneten: Teamgeist, Taktik und Trainer. Das Wir hatte tatsächlich gewonnen. Aber halt, so einfach kann es doch gar nicht sein. Schließlich verfügten auch viele andere Nationen über brillante Mannschaften mit bedingungslosem Siegeswillen, spielerischer Fachkompetenz und mehr als ausgebufften Trainerfüchsen. Das Wir war mehr oder weniger 32-fach vertreten. Es musste etwas anderes für den Erfolg verantwortlich sein. Suchen wir gemeinsam weiter. Erfolg für den Einzelnen oder ein Team hat immer eine Menge mit Motivation zu tun. Konnte das der Schlüssel zum Erfolg gewesen sein? Motivation heißt schließlich auch im Fußball in erster Linie Geld und Ruhm. Vielleicht fand sich ja in der Mannschaft die richtige Mischung aus siegeshungrigen jungen Wilden und erfahrenen Uldis, alten Leitwölfen, die bereit waren, ihren Kadaver noch ein letztes Mal über den Platz zu quälen, weil sie ihre letzte Chance auf den ganz großen Titel witterten. Doch auch die gibt es immer, auch bei anderen Mannschaften, bei allen Turnieren, auch schon zu Zeiten eines Oliver Kahns. Zudem reist auch jeder Außenseiter mit Titelträumen im Gepäck zu einer Weltmeisterschaft, denn der Pokal erhöht den Marktwert jedes einzelnen Spielers und öffnet dadurch wie von Zauberhand Türen in eine neue Welt, in eine höhere sportliche und finanzielle Dimension. Es gibt 1000 weitere potenzielle Gründe, warum Deutschland Weltmeister wurde. Vielleicht, weil wir das Land mit den meisten Bundestrainern sind. Oder vielleicht auch, weil wir gerade keinen Messi, Ronaldo oder Neymar im Kader hatten. Oder weil das Wort Argentinien vom lateinischen Argentinum stammt, was in Deutschland Silber bedeutet und die Farbe Gold geduldig in unserer Flagge weht. Oder weil wir einfach nur das hatten, was man für jeden Sieg im Fußball braucht. Das Quäntchen Glück. Das Glück, das Schüles Hereingabe nicht von einer Fußspitze der nur Zentimeter entfernten Gegenspieler ins Aus befördert wurde. Das Glück, dass Götze Spann den Ball nicht übers Tor, sondern direkt ins Netz beförderte. Das Glück, dass Manuel Neuers Foul an Higuain nicht mit Platzverweis und Elfmeter geahndet wurde. Das Glück, dass Messis Kopfball Minuten später nicht unterhalb, sondern oberhalb der Latte landete. Und vor allem das Glück, dass den Argentiniern in der ersten Halbzeit keine 5 magischen Tore gelangen. Große Mannschaften brauchen im Fußball weniger Glück, um erfolgreich zu sein. Kleine Mannschaften wiederum können ohne viel Glück niemals eine große schlagen. Wir hatten Glück, als wir gegen die bärenstarken Ghana 2:2 spielten. Wir lagen gegen die Black Stars, die am Ende der Vorrunde den letzten Tabellenplatz belichten, immerhin 1:2 zurück. Und wir hatten Glück, als wir gegen Algerien im Achtelfinale mit 2:1 gewannen, und zwar erst in der Verlängerung. Jede Teamsportart ist hervorragend geeignet, Parallelen zur Teamarbeit im Unternehmen aufzuzeigen. Das gilt für einen Profisportart wie Fußball, bei der Milliarden fließen, genauso wie für eine Amateursportart wie Kanu-Polo, bei der die Spieler selbst noch eine Menge investieren müssen. Bei allen Parallelen gibt es aber immer einen signifikanten Unterschied. Im Unternehmen hat Teamwork wenig mit Glück zu tun. Das einzige Glück, das Ihren Unternehmenserfolg ausmacht, ist das Glück, dass der Kunde Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung auch tatsächlich in Anspruch nehmen möchte. Der Teamerfolg an sich basiert einzig und allein auf den Leistungen des Teams. Die richtige Mannschaft ist vor allem ein Produkt erfolgreicher Teambildung. Das klingt im ersten Moment wie das, was ein Fußballtrainer macht. Aber das stimmt nur bedingt. Denn Jogi Löw betreut das Team nach der Nominierung mit Hilfe eines Trainer- und Betreuerstabs, der zahlenmäßig mit der Mannschaft konkurrieren kann. Während das Team im Unternehmen nach der Aufstellung auf sich alleine gestellt ist. Natürlich gibt es einen Teamleiter. Allerdings übernimmt dieser niemals die umfassenden Trainerfunktionen. Denn Prozesse wie zum Beispiel Motivation erfolgen teamintern und alle Beteiligten kommunizieren nach Möglichkeit gleichberechtigt. Und das sowohl über Etappenziele als auch über die Aufgabenverteilung. Auch wenn der Teamleiter so etwas wie ein Spielertrainer ist, im Unternehmen gelten andere Spielregeln als auf dem Platz und völlig andere als in der Kabine. Was ist ein Team? Wer sich mit Teambildung auseinandersetzen möchte, muss erst einmal definieren, was ein Team überhaupt ist. Aus dieser Definition wiederum wächst im Umkehrschluss die Erkenntnis, welche Ziele für eine erfolgreiche Teambildung ins Auge gefasst werden müssen. Denn ob man will oder nicht, alle firmeninternen Projekte haben eins gemeinsam. Ziele werden nur schnellstmöglich erreicht und überhaupt erreicht, wenn die richtigen Leute am Projekt beteiligt sind. Erfolgreiche Teamarbeit basiert in erster Linie auf optimalem Koordinieren der zur Verfügung stehenden Ressourcen. So wie Jogis Jungs heute hinter dem Ball herlaufen, um ihre Ziele zu erreichen, haben bereits die Jäger in der Steinzeit ihre Beute gehetzt. Wer behauptet, Teamarbeit habe unsere Evolution überhaupt erst ermöglicht, liegt gar nicht so falsch. Auch wenn Wolfs- und Löwenrudel ähnlich arbeiten, doch Raubtiere haben eins niemals gelernt. Im Verlauf der Jagd durch irgendeine Form von Sprache miteinander zu kommunizieren oder auch nur primitive Zeichen zu geben, um dadurch beim Rest des Teams Aktionen auszulösen. Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil von Teamarbeit, denn sie ermöglicht, voneinander zu lernen und Fehler aufzudecken, zu eliminieren oder sogar ganz zu vermeiden. Und sie hilft vor allem dem Team, die nächsten Schritte auf dem Weg zum Ziel bereits in der theoretischen Phase abzustimmen. Fehlende, mangelnde oder fehlerhafte Kommunikation sind deshalb die häufigsten Ursachen für Teams, die nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Teamarbeit motiviert immer zur Höchstleistung, denn niemand möchte in einem Team Schwächen offenbaren oder gar als schwächstes Mitglied identifiziert werden. Auch Menschen sind von Natur aus Rudeltiere. In der Gruppe fühlen sie sich pudelwohl. Das Gefühl, gemeinsam Innovation auf den Weg zu bringen, schweißt zusammen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Wir, ist deshalb nicht nur Ergebnis, sondern auch Motto eines Teams. Gemeinsam Erlebtes schweißt positiv zusammen und hat ähnliche psychologische Effekte wie das Stockholm-Syndrom, bei dem sich sogar ehemalige Gegner auf einer emotionalen Ebene verbünden. Jeder kann dabei seine spezifischen Fähigkeiten in der Gruppe einbringen. Der eine ist der geborene Leitwolf, der charismatisch das Ruder in die Hand nimmt und die Gruppe motiviert. Der nächste ist der Macher, der die Dinge ohne zu zögern angeht. Der dritte ist ein Organisator, der in der Planungsphase glänzt. Der vierte ist der Meister im Zusammenführen von Gedankenfäden. Erfolgreiche Teambildung setzt voraus, die Skills und Schwächen eines jeden Mitarbeiters zu kennen. Denn nur so können individuelle Stärken bei der Teambildung gebündelt werden. Zwischenmenschliches wie Harmonie und Sympathie sollten ebenfalls Berücksichtigung finden. Denn nur wenn man sich den Erfolg auch gegenseitig gönnt, können sich alle mit ganzer Kraft in das Projekt einbringen. Aus vielen Interessen einen, den Erfolg zu machen. Aus Individuen ein schlagkräftiges Team zu formen, ist die Kernaufgabe moderner Teambildung. Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tiere Sie in Ihrem Team haben? Welche Mitarbeiter Sie welche Rolle in der Wildnis zuordnen würden? Und welches Tier Ihnen in Ihrem Wald, Ihrem Dschungel oder Ihrer Prärie zum Aufbau eines Spitzenteams noch fehlt? Im zweiten Schritt überlegen Sie sich, welche Eigenschaften, positiv wie negativ, Sie mit welchem Tier verbinden. Und jetzt fehlt Ihnen nur noch der Sprung zurück aus der Wildnis in Ihr Büro, um die Eigenschaften auf Ihre Mitarbeiter runterzubrechen. Welche Eigenschaften oder welcher Mitarbeiter fehlt Ihnen für Ihre Erfolgsstory? Kommunikation ist bei der Teambildung ebenso wichtig wie bei der Teamarbeit selbst. Durch Kommunikation finden Ideenaustausch und Informationsfluss statt. Noch wichtiger, Kommunikation führt zu Vernetzung. Jeder ist mit jedem anderen Teammitglied verbunden, wodurch alle zu jeder Zeit über denselben Wissensstand verfügen. Vernetzung ist deshalb so wichtig, weil sie dafür sorgt, dass für eingeschlagene Wege, die als falsch identifiziert werden, ab sofort keine weitere Energie verbraucht wird. Der Steinzeitmensch hat früher seine Beute über viele Kilometer buchstäblich zu Tode gehetzt, so wie es Wölfe heute noch tun. Erst die Kommunikation hat ihm ermöglicht, sich mit anderen Stammesmitgliedern zu vernetzen und Jagderfolge zu erzielen, die mehr Kopf- als Laufarbeit erfordern. Das Prinzip der Effizienz war geboren. Die Tücken der Teamarbeit. Fußball ist so einfach. Vorne ein Tor mehr schießen, als man hinten kassiert. Und das Spiel ist gewonnen. Der einzige Haken, der das Spiel so spannend macht, für den Gegner, gilt genau dieselbe Strategie. Im Unternehmen ist es deutlich schwieriger. Es gibt keine klassischen Gegner, sondern nur eine Strategie. Das Ziel selbst ist der Gegner. Ein Scheitern des Teams ist ein sofortiger Misserfolg für das Gesamtprojekt. Ein Fußballteam rutscht im schlimmsten Fall nur ein Stück Richtung Tabellenkeller. Es gibt im Unternehmen folglich immer nur Sieg oder Niederlage. Unentschieden ist am runden Tisch keine Option. Es gibt zwar Kompromisse, aber die werden im Gegensatz zu manchem sportlichen Unentschieden vorher nicht anvisiert. Es sind Pseudo-Unentschieden, denn sie erzeugen teaminterne Stimmungen, die schwächen. Dafür kann der Reibungsverlust im Unternehmen deutlich größer sein, auch wenn jeder Einzelne der Überzeugung ist, Höchstleistung zu erbringen. Die Psychologie macht uns nämlich allzu oft einen Strich durch die Rechnung. Wer im Team arbeitet, neigt irgendwann dazu, den Schalter umzulegen. Die Effektivität der Gruppe entspricht auf Dauer nie der Summe der Einzelpotenziale, denn früher oder später setzt der sogenannte Ringelmann-Effekt ein. Maximilian Ringelmann, ein französischer Agraringenieur, stellte vor rund 130 Jahren fest, dass die Leistung der Einzelnen beim Tauziehen mit steigender Mannschaftsstärke nachlässt. Man spart Kräfte, indem man sich einredet, ich schone meine Ressourcen. Die anderen machen das schon. Mein kleiner Beitrag ist in der Summe der Kräfte eher irrelevant. Das schwächste Glied der Kette kann sich in der Masse verstecken. Wirklich verheerend wäre das nur, wenn das Team aus Bergsteigern oder Kunstfliegern bestünde. Am gewöhnlichen Arbeitsplatz hingegen sind die Folgen überschaubar und sogar kalkulierbar. Bereits die nackte Zugehörigkeit zu einem Team beeinflusst jeden Einzelnen in seinem Verhalten. Man muss also nicht nur im Hinblick auf seine fachlichen Kompetenzen, sondern auch hinsichtlich seiner sozialen Qualitäten ins Team passen. Rationalität und Emotionalität sollten sich die Waage halten. Der forsche Macher und der ewige Bremser passen auf Dauer einfach nicht zusammen. Derjenige, der mögliche Lösungswege erst akribisch analysiert, trifft auf den, der forsch losmarschiert, um erst einmal in Bewegung zu sein, auf den, der erst einmal einen möglichen Weg ausprobieren möchte, auch wenn er im Falle des Scheiterns auf Startzeug geworfen wird. Mit anderen Worten, Extrovertierte und Introvertierte können sich ebenso behindern wie ergänzen. Erfolgreiche Teambildung ist deshalb besonders wichtig bei langfristigen Projekten. Wenn die Hackordnung allerdings den anvisierten Zielen im Wege steht, sollte personell nachgebessert werden. Besser als das, neue Herausforderungen mit Lernpotenzial meistern. Doch wie könnte eine solche Herausforderung aussehen? Schwergewicht Marshmallow. Hackordnung und interne Kommunikation offenbaren Stärken und Schwächen eines Teams. Wer eine Mannschaft unter diesen Gesichtspunkten zusammenstellen möchte, kann seit rund 10 Jahren auf ein mächtiges Werkzeug des ehemaligen Nokia-Managers Peter Skillman zurückgreifen, die Marshmallow Challenge. Sein Experiment wurde vom Software-Manager Tom Wujek auf der ganzen Welt in zahlreichen Workshops durchgeführt und fördert überraschende Ergebnisse zutage. Das Experiment ist wie folgt aufgebaut. Aus 20 ungekochten Spaghetti, 1 Meter Klebeband, 1 Meter Bindfaden und einem Marshmallow müssen die Teams in 18 Minuten einen Turm errichten. Einzige Bedingung, der Marshmallow muss am Ende als Krone ganz oben liegen. Das Team mit dem höchsten Turm wird zum Sieger gekürt. Der Haken bei der Sache: Nahezu alle Teams unterschätzen das luftig-fluffige Marshmallow. Das Gewicht des weichen Schaums bringt die meisten Konstruktionen Sekunden vor Ablauf der Zeit zum Einsturz. Der Zeitdruck macht es doppelt spannend. Ein neu zusammengestelltes Team muss möglichst schnell zusammenfinden, um die Aufgabe zu meistern. Sieger des Wettbewerbs sind in der Regel, gut für uns alle, Teams aus dem Architektur- und Ingenieurbereich. Sie verstehen, wie Dinge stabilisiert werden und wie Dreiecke funktionieren, wie physikalische Kräfte wirken und Konstruktionen sich am Ende selbst tragen. Auf dem zweiten Platz die große Überraschung. Kindergartenkinder. Sie verschwenden keine Zeit mit der Suche nach einem Rudelführer oder einem Masterplan, sondern nutzen die Zeit mit unkonventionellen Ideen und deren Umsetzung. Ihre Kooperation basiert auf der Freude an der Herausforderung. Sie liefern vielleicht deshalb die kuriosesten und spektakulärsten Gebilde. Oftmals beginnen sie mit dem Marshmallow und experimentieren dann mit unterschiedlichen weiteren Schritten. Spaß steht bei ihnen eindeutig im Vordergrund, nicht der verbissene Siegeswillen. Die größte Enttäuschung: BWL-Studenten. Sie liegen abgeschlagen am Ende der Liste, denn sie suchen naturgemäß zuerst die theoretische Lösung, bevor sie sich an die praktischen Teil heranwagen und scheitern dann am Zeitlimit. Was alle aus diesem Experiment lernen können, liegt auf der Hand. Kommunikation und Kooperation sind die beiden teaminternen Schlüssel zur Kreativität. Aus Kreativität wiederum erwachsen neue Blickwinkel, die das Team nach vorne bringen, denn neue Ideen führen immer zu neuem, oftmals besserem Handeln. Mit Blick auf die Marshmallow Challenge werden die Zusammenhänge deutlich. In der Sekunde, in der die Spaghetti-Konstruktion einknickt und in sich zusammenfällt, erhält das Team ein sofortiges Feedback auf die bisherige Leistung. Wie und vor allen Dingen wie schnell auf diese Erfahrung reagiert wird, sagt viel über die Kooperationsfähigkeit einer Gruppe aus. Doch das Experiment bringt noch mehr ans Tageslicht. Wie effektiv arbeitet ein Team unter Zeitdruck? Auf der einen Seite benötigen wir für jede Aufgabe eine Deadline, sonst würden wir für jeden Schritt ewig brauchen. Das liegt nun einmal in der Natur des Menschen. Wir sind Kontrollfreaks und würden jeden Schritt am liebsten ein Dutzend Mal auf seine Auswirkungen hin überprüfen. Doch wie beim Schach wird jeder prüfende Denkschritt gnadenlos von der Uhr quittiert. Auf der anderen Seite benötigt ein Team für komplexe Aufgaben durchaus Zeit zum Experimentieren. Wir brauchen zwar Herausforderungen, Und da ist ein bisschen Zeitdruck nicht der schlechteste Motivator, doch manchmal muss ein Team in die Verlängerung gehen, um ein Problem zu lösen. Eine Verlängerung kostet immer Geld. Das macht das Projekt zwar teuer, führt aber oft zu einer Lösung, ohne die der Einsatz in der regulären Spielzeit zum finanziellen Desaster geworden wäre. Denn Teamarbeit ohne Ergebnis ist oftmals eine Lehrstunde, aber noch viel öfter eine sinnlose. Team ist Trumpf. Vorstandsetage, Personalabteilung, Softwareprogrammierer und GSG 9. Teams sind schon lange in. Insbesondere seit dem Jahr 1990, als eine Studie des MIT in Massachusetts wie eine Bombe einschlug, weil sie offenbarte, warum die japanischen Autobauer so effektiv sind. 70% aller Produktionsschritte werden dort von Teams ausgeführt, während es in der übrigen Automobilwelt noch nicht einmal 10% waren. Die Früchte der Teamarbeit waren knackig und man konnte sie sehen und fühlen. Das Qualitätsniveau der Fahrzeuge war deutlich höher und auch der Eingang an Verbesserungsvorschlägen durch die Mitarbeiter übertraf die Ergebnisse im Rest der Automobilwelt um ein Vielfaches. Teams lauern heute überall. Die einen operieren am offenen Herzen, die anderen weit hinter feindlichen Linien. Sie alle haben dabei unterschiedliche Ziele, aber eins gemeinsam: strikte Rollenverteilung. Okay. Jeder Einzelne weiß, wo sein Platz im Team ist. Platzanweiser ist der Teamleiter, aber für die Koordination der Beiträge sind alle gemeinsam verantwortlich. Diese Vorgehensweise ist effektiv, denn sie zielt voll und ganz auf die optimale Verwendung der zur Verfügung stehenden Ressourcen ab. Effektivität basiert allerdings nicht nur auf offener Kommunikation, sondern auch auf einer zweiten Säule, dem Team Spirit, der sich aber gerade bei langfristigen Projekten ändern kann. Sei es durch neue Teammitglieder oder durch den Projektverlauf, der das Team spaltet, weil die Ergebnisse nicht alle gleichermaßen zufriedenstellen. In der Gruppe zählen nicht nur die Fähigkeiten des Einzelnen, es zählt insbesondere die Art und Weise, wie das Gesamt-Know-how zur Erreichung des Etappenziels genutzt wird. Deshalb ist es unerlässlich, dass jeder, unabhängig von der Rangordnung, offen und jederzeit seine Meinung zu jedem erfolgten Schritt der anderen äußern darf und von diesem Recht auch intensiv Gebrauch macht. Teamerfolg steht und fällt bereits mit dem ersten Schritt, der Teambildung. Die offensichtlichen Kompetenzen sorgen dafür, dass die zur Verfügung stehenden Plätze am runden Tisch optimal besetzt werden. Die Hidden Treasures, die versteckten Kompetenzen, sorgen dafür, dass Ziele schneller erreicht werden. Oftmals helfen schlummernde Kräfte, die sich erst im Laufe der Zeit entfalten. Der eine verfügt über die Fähigkeit, unorthodox zu denken und inspiriert dadurch den Strategen, der die neuen Möglichkeiten nüchtern auf Machbarkeit überprüft. Je mehr unterschiedliche Rollen im Team optimal besetzt werden können, desto höher die Gruppenleistung und die Wahrscheinlichkeit, das Ziel schneller als ursprünglich geplant zu erreichen. Japan ist überall. Schauen wir noch einmal zurück nach Japan, dem Geburtsland des modernen Teamworks. Um die Ergebnisse der MIT-Studie sowie die Funktionsweise und den damaligen Erfolg japanischer Teams richtig bewerten zu können, muss man die japanische Kultur und die gesellschaftlichen Werte im Land der aufgehenden Sonne verstehen und berücksichtigen. Ein japanisches Sprichwort trifft es auf den Kopf. Der vorstehende Nagel wird eingehämmert. Individualität war in Japan vor kurzem noch verpönt. Die Ehre der Familie und des Vaterlandes stand über allem. Loyalität und Solidarität waren deshalb lange Zeit die Schlüssel zum Erfolg japanischer Teams. Ungeschriebene Gesetze bestimmen das alltägliche Miteinander. Firmen stellen Mitarbeiter auf Lebenszeit ein. Niemand verließ abends vor dem Chef das Büro. Wenn einer am Wochenende arbeiten musste, blieben auch die Kollegen. Wer abends beim Sushi mit einem Freund kommunizierte, der bei der Konkurrenz arbeitete, stellte gleichzeitig im Hinterkopf seine eigene Loyalität in Frage. Alle waren absolut gleichwertig und in der Folge hatten auch alle die gleichen Gehälter und die gleichen Rechte. Jeder Mitarbeiter von Toyota konnte den roten Knopf drücken, das Fließband und damit die gesamte Produktion zum Stillstand brachte, wenn er ein Qualitätsproblem ausmachte. Jeder Produktionsfehler wurde dabei nicht als Fehler des Einzelnen, sondern als Fehler und Schande des gesamten Unternehmens betrachtet. Für jeden Toyota-Mitarbeiter war es eine persönliche Ehre und Ausdruck eines kollektiven Pflichtgefühls, privat einen Toyota zu fahren. Und es war eine Frage der Loyalität, auch sämtliche Familienmitglieder zum Kauf eines Toyotas anzuheuern. Die Loyalität ging sogar so weit, dass man auf der Hausmarke bestand, wenn man telefonisch ein Taxi orderte. Auf der anderen Seite war es Tradition, dass die Mitglieder des Vorstandes regelmäßig auf den untersten Ebenen mitarbeiten. Nur so war es möglich, die Bedürfnisse der Teams zu kennen und zu befriedigen. Kein Wunder, dass sich japanische Vorstandsvorsitzende deshalb selbst als Teamworker betrachteten. Aus diesem Grund waren sie unter den 20 größten Industrienationen die genügsamsten. Sie gönnten sich lediglich das 11-fache Jahresgehalt eines durchschnittlichen Mitarbeiters. Amerikanische CEOs bevorzugten im Schnitt den 475-fachen Betrag. Jetzt versteht man auch, warum es die Teams der westlichen Welt schwerer haben. Hier liegt der Fokus der Mitarbeiter bei aller Liebe zum Team eher auf dem persönlichen Wohl. Das Unternehmen belegt stets Rang 2. Ziel der Teamleiter ist deshalb die Verknüpfung der persönlichen Ziele des Einzelnen mit den Teamzielen und mit den langfristigen Unternehmenszielen auf der einen und den Unternehmenswerten auf der anderen Seite. Keine leichte Aufgabe. Kein Team kann ewig von alleine gut laufen. Es braucht kontinuierliche Motivation von außen. Und etwas sollte trotz aller Euphorie klar sein. Wir können Teamarbeit nicht auf japanischem Level leisten. Das ist uns in 4 Jahrzehnten auch nicht gelungen. Wir müssen uns für erfolgreiche Teamarbeit unsere eigene Kultur zum Verbündeten machen. Sind Sie teamfähig? Jede Arbeitsplatzbeschreibung fordert heute bedingungslose Teamfähigkeit. Gar nicht so einfach. Denn Teamfähigkeit ist eine Eigenschaft, die weder auf der Uni noch in der Berufsschule gelehrt wird. Wir müssen sie deshalb von zu Hause mitbringen. Mit dem Begriff ist nicht nur die Fähigkeit gemeint, mit anderen konstruktiv zusammenzuarbeiten und aktiv an der Kommunikation teilzunehmen, sondern auch die Begabung, andere Mitglieder des Teams zu verstehen. Insbesondere im Bereich der nonverbalen Kommunikation. Wer die Emotionen der anderen richtig lesen kann, der kann auch angemessen handeln. Diversity wird heute groß geschrieben. Doch Menschen aus anderen Kulturen haben oftmals andere Vorstellungen vom Umgang mit Emotionen am Arbeitsplatz. Wer im Bewerbungsgespräch nach seinen größten Stärken und Schwächen gefragt wird, möchte nicht immer seine Seele offenlegen. Hier ist Empathie der Schlüssel zur erfolgreichen Teambildung. Denn seien wir ehrlich, wenn in einer Stellenausschreibung explizit Teamfähigkeit gefordert ist, wird man von einem Bewerber niemals den Satz hören: Ich bin genau Ihr Mann. Aber in Sachen Teamfähigkeit bin ich meiner Meinung nach eher schwach aufgestellt. Auf der anderen Seite wird kein Bewerber dem Personalchef ein Zeugnis über Teamfähigkeit präsentieren können. Teambildung setzt da ein hohes Maß an Menschenkenntnis voraus. Eine Alternative wäre tatsächlich die Einführung einer Leistungsurkunde Team. Wer mit einem neuen Team in kürzester Zeit ein Ziel erreicht hat oder ein schwaches Team verstärkt und mit neuen Ideen einen aussichtslos scheinenden Erfolg doch noch erreicht hat, könnte einen entsprechenden Nachweis beim neuen Arbeitgeber als besondere Empfehlung einreichen. Vom Einzelkämpfer zum Teamworker. Erfolgreiche Teambildung resultiert aus einer einzigen Frage. Welche Eigenschaften sind es, die aus einem Mitarbeiter einen Teamworker machen? Wer schon mal ein Team zusammenstellen musste, der weiß, wie schwierig es ist, den Einzelnen bezüglich seiner Effektivität im Team schon vor dem Startschuss einzuschätzen. Dass Kommunikationsfähigkeit Voraussetzung Nummer 1 ist, wurde bereits deutlich gemacht. Aber Kommunikation hat noch eine andere Seite, das Zuhören. Nur wer bereit ist, andere Meinungen zu akzeptieren und Beiträge seiner Teamkollegen fair zu bewerten, ist auch selbst ein guter Teiler. Wer sein Know-how offen weitergibt und seine Erfahrungen mit anderen teilt, wer alle anderen nach vorne schubst, statt sie durch Zurückhaltung von Informationen zu bremsen, bringt seine optimale Leistung. Hier wird deutlich, dass Zuhören, Austauschen und Bewerten die Seele der Teamarbeit bilden. Die Belohnung lockt immer am Ziel. Wer sich als Teamplayer etabliert, wird auch für das nächste spannende Projekt verpflichtet. Durch erfolgreiche Teamarbeit steigt in der Folge das Selbstbewusstsein des Einzelnen. Und genau das versucht ein guter Teambuilder bereits im Vorfeld zu vermitteln. Erfolg hat nicht nur Konsequenzen für das Unternehmen, sondern generiert auch Wertschätzung für diejenigen, die aus dem gesichtlosen Team herausstechen. Denn das ist es, was uns von den Japanern unterscheidet: Wir buhlen um persönliche Wertschätzung. Das neue Team ist ein anderes. Der Einzelne ist und bleibt jedoch derselbe. Gute Teamplayer haben aber noch andere Eigenschaften, sie sind zuallererst Problemlöser und erst an zweiter Stelle Problemvermeider. Unvorhergesehene Zwischenfälle erzeugen bei ihnen nicht Stress, sondern die Bereitschaft, eingeschlagene Wege zu verlassen und Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Außerdem beweisen sie Loyalität nicht nur gegenüber dem Unternehmen, sondern auch gegenüber den anderen Teammitgliedern. Schließlich ist Harmonie der fruchtbarste Boden für konstruktives Miteinander. Und hier offenbart er sich, der kleine, aber feine Unterschied zwischen Business und Sport. In einer Mannschaft konkurrieren alle um einen Platz in dem Team, das am Wochenende vom Trainer auf den Platz geschickt wird. Jeder Einzelne steht ständig im Wettbewerb mit anderen Spielern. In einem Business-Team wäre dieses Verhalten verheerend. Wer Informationen zurückhält, um sich einen Platz im nächsten Team zu sichern, schadet dem Erfolg und allen anderen im Team. Ein Team ist per Definition bereits verpflichtet, ein vorher festgelegtes Ziel durch konstruktive Zusammenarbeit und das persönliche Engagement jedes Einzelnen zu erreichen. Man sitzt im selben Boot und zieht an einem Strang. Wenn allerdings aus dem Boot eine Galeere wird, in der das Team zum Rudern verdammt wird, während die Geschäftsleitung sich vorbehält, auf der großen Trommel den Takt vorzugeben oder die Peitsche knallen zu lassen, kommt im Team Unmut auf. Dann wird Teamführung endgültig zur Nagelprobe. Am Ende wird immer das Team erfolgreich sein, das nicht nur von der Teamleitung, sondern auch von der Geschäftsleitung auf das Ziel eingeschworen wird. Rückendeckung stärkt bekanntlich jede Mannschaft. Schwarmintelligenz, ein Team mit Tücken. Kommunikation ist die Schlüsselfähigkeit in jedem Business. Das gilt nicht nur teamintern, sondern auch für den Austausch zwischen den verschiedenen Teams, genauso wie zwischen Team und Geschäftsleitung. Der Teamleiter koordiniert die Aufgabenverteilung, doch die oberste Hierarchie in einem Team ist immer die Unternehmensleitung. Sie kann viel zum Teamspirit beitragen, sie kann aber noch viel mehr zerstören. Ständige Meetings, in denen das Team zum Rapport befohlen wird, in denen Deadlines immer weiter nach vorne gelegt und Ressourcen gekürzt werden, bremsen jedes anfänglich hochmotivierte Team aus. Die Gruppe muss fortan die Probleme lösen, die durch diese Eingriffe entstehen. Die Zeit, die für das Erreichen des Ursprungsziels zur Verfügung steht, fehlt am anderen Ende. Von oben befohlenes Scheitern ist deshalb der Anfang von diesem Ende. In solchen Fällen ist das Team gefragt. Wer Kommunikation von oben fordert, muss sie auch in die andere Richtung leisten. Wer Missstände nicht anprangert, muss sich zumindest eine Teilschuld am Scheitern anrechnen lassen. Japan lässt grüßen. Wer ein Team führen soll, muss nicht nur eine gute Führungskraft sein, sondern auch selbst ein exzellenter Teamplayer. Nur wer die Anforderungen des Teams kennt, kann auch angemessen reagieren. Auch hier gilt der Grundsatz der Wechselseitigkeit. Information ist immer auch ein gutes Stück Innovation. Soziale Kompetenz rundet die Liste der Anforderungen auch schon ab. Wer führt, geht vorn weg und muss sein Team nicht nur führen, sondern auch fordern und fördern. Und das ständig. Nur so können sich die gewünschten Synergien dann auch entfalten. Gut zu wissen. Damit Teamführung überhaupt praktiziert werden kann, muss nicht unbedingt ein Teamleiter bestimmt werden. Es reicht aus, wenn sich im Laufe der Zeit soziale Strukturen in der Gruppe herausschälen, die eine entsprechende Rollenverteilung deutlich machen. Über Nachsitzen, Motivation und Neuanfang. Die Themen Teamführung, Teambildung und Teamarbeit bieten viel Stoff für theoretische Reiseführer. Siehe oben. Doch in der täglichen Praxis offenbaren sich die Probleme, die sich aus der Zusammenarbeit vieler Einzelkämpfer ergeben können. Denn viele Solisten machen noch lange kein Orchester. Und im Umkehrschluss kann man feststellen, dass die Zugehörigkeit zum selben Unternehmen noch lange kein Team macht. Gerade bei Gruppen, die langfristige Ziele verfolgen, ist irgendwann die Luft raus. Das ganz große Ziel ist aus den Augen verloren. Ein Punkt, an dem sich zwei Lösungsmöglichkeiten anbieten, die frischen Wind in das Team bringen. Die erste Möglichkeit, neue Teammitglieder, die entweder andere ersetzen oder das Team personell verstärken. Die zweite Möglichkeit, man verpflichtet einen Außenstehenden, der für einen Motivationsschub mit Langzeitwirkung und neuen Zusammenhalt sorgt. Ich bin ein solcher Außenstehender. Einer, der ganz schnell hineinfindet in die komplexen Sozialstrukturen bestehender Teams. Die von mir angewandten Techniken aus der Erlebnispädagogik und der Teampsychologie schweißen auseinanderfallende Teams wieder zusammen ohne die Position des Einzelnen in der Gruppe zu schwächen. Ziel ist die erneute Vernetzung der sozialen Strukturen, damit der gegenseitige Respekt gestärkt wird. Dieselben Techniken funktionieren auch, um neu zusammengestellte Teams gleich zu Beginn zusammenzuschweißen, stärker als es nackte Zusammenarbeit zu leisten vermag. Wer Stärken und Schwächen der anderen kennt und diese mit Empathie berücksichtigt, kann auch auf entsprechende Reaktionen der anderen Teammitglieder zählen. Es ist wie im richtigen Leben. Wer gemeinsam Besonderes erlebt, entwickelt Affinitäten und Sympathien, die ohne ein solches Erlebnis vermutlich niemals entstanden wären. Eine Investition, die sich doppelt lohnt. Denn ein gesteigertes Zusammengehörigkeitsgefühl kommt nicht nur dem Teamgeist zugute, sondern bindet gleichzeitig die Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen. In Zeiten hoher Mitarbeiterfluktuation kein schwaches Argument. Wenn im Team nicht mehr vorwiegend über das Projekt, sondern über die Teammitglieder selbst gesprochen wird, ist es an der Zeit zu handeln. Wenn die neue Frisur der Abteilungsleiterin oder die Affäre des Controllers mit der Buchhalterin die Kommunikation beherrschen, leidet auf Dauer Takt und Rhythmus der Teamarbeit. Die gesamte Gruppe muss erneut auf das Ziel eingeschworen werden, was nur geschehen kann, wenn man es aus dem Business-Alltag herausreißt. Wer gemeinsam ein Abenteuer erlebt, gemeinsam ins Schwitzen kommt oder ein Ziel erreicht, das er eher weniger mit den beruflichen Anforderungen zu tun hat, sieht den Kollegen mit anderen Augen. Deshalb ist ein einfaches Instrument wie der Betriebssport so erfolgreich. Wer sich mit vereinten Kräften über die Ziellinie eines Marathons pusht oder das Finale im Fußballturnier für sich entscheidet, saugt langfristig neue Energie für den Alltag auf. Und wenn ein schwächeres Teammitglied das entscheidende Tor erzielt oder die Mannschaftsleistung im Marathon durch seine neue Bestzeit signifikant verbessert, erreichen Begriffe wie Respekt, Selbstbewusstsein und Teamgeist ein neues Level. Bereits einmalige Veranstaltungen können einen hohen Klebeeffekt innerhalb des Teams auslösen. Wichtig ist dabei nur, dass sich die Veranstaltung nicht als bloße Mitarbeiterbespaßung entpuppt, denn dann ist das Ziel schnell verfehlt. Outdoor-Erfahrungen bringen oftmals frische Luft in ein Team. Aber erst, wenn der Einzelne die Veranstaltung reflektiert und dabei auch tatsächlich erkennt, welchen Mehrwert das Erlebte für die weitere Zusammenarbeit erschaffen hat, war die Investition ihr Geld auch wert. Ein gutes Team ist so viel mehr. Michael Jordan hat es einst mit einem Satz formuliert, für den ich ihm mindestens 3 Punkte auf der Anzeigentafel geben würde. Talente gewinnen Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnen Meisterschaften. Und das nicht nur, weil es mehr nach Team klingt, als das Zitat von Charles de Gaulle: Wir haben die Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Doch beide zielen mit ihren Würfen auf die Wahrheit. Der Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern ist ein perfektes Team. Es zählt am Ende nur das Ergebnis. Als Einzelkämpfer kann man viel erreichen, doch gerade im Businessbereich sind die Wachstumsmöglichkeiten begrenzt. Ein Unternehmen, das wirklich wachsen will, ist auf funktionierende Teams angewiesen. Und je mehr kompetente und funktionierende Teams aus den vorhandenen Human Resources zusammengestellt werden können, desto größer die Chance auf multiplen Erfolg. Die Schattenseiten des Wachstums, nicht nur Erfolg kann sich dabei vergrößern, auch die damit einhergehenden Probleme können völlig neue Dimensionen annehmen. Beispiel Schnittstellenmanagement. In jedem Unternehmen gibt es Reibungspunkte. Wo Menschen sägen, fallen auch Späne. Gefährdete Schnittstellen finden sich zwischen Unternehmen und Kunden, zwischen Mitarbeiter und Geschäftsleitung, zwischen einzelnen Unternehmensebenen, zwischen Abteilungen und natürlich zwischen einzelnen Teams. Die Ursache für Konflikte sind vielfältig. Unterschiedliche Ansichten zum Thema Prozesssteuerung und nicht eindeutige Zuordnung von Verantwortung zählen ebenso dazu wie die Qualität der zwischen den Schnittstellen fließenden Informationen. Ziele des Schnittstellenmanagements ist es, die Reibungspunkte an diesen Schnittstellen möglichst komplett zu vermeiden, denn wo keine Reibungspunkte existieren, kann Energie ungehindert fließen. Was bedeutet das für das Team selbst? Das kann natürlich dann am effektivsten operieren, wenn keine internen Hierarchien im Weg stehen, die Bremswirkung erzeugen. Die internen Gegner sind immer die überflüssigsten. Wenn Schnittstellen allerdings unumgänglich sind, kann auch hier ein Experte von außen Beachtliches leisten. Wenn er die Zusammenarbeit an den Schnittstellen mit den einzelnen Teams abstimmt, finden diese Lösungen im Allgemeinen die höchste Akzeptanz, denn sie wurden nicht von einem inneren Gegner befohlen, sondern gefühlt gemeinsam erarbeitet. Der Innovationsprozess kann mit gesteigerter Energie fortgesetzt werden. So machen Sie Ihr Team auf Dauer besser. Springen wir von der Theorie ins kühle Nass der Praxis. Wer bei teaminternen Problemen wirklich etwas verändern möchte, muss seine Komfortzone verlassen und bereit sein, auch einmal gegen die Strömung zu paddeln, um die nächsten Hindernisse auf dem reißenden Wildwasserbach sicher zu umfahren. Würden Sie sich hier nur entspannt mit der Strömung treiben lassen, hätte der nächste Fels katastrophale Folgen für Ihre Gesundheit. Fortschritt heißt hier genau wie in der kopflastigen Businesswelt, dass sich Veränderungen und Erfolg nur durch das Überwinden von Widerständen herbeiführen lassen. Das Wohl des einzelnen Teams ist dabei nicht entscheidend, denn jedes Unternehmen besteht schließlich aus unzähligen Teams. Diese zum Coworking zu bewegen, ist die große Herausforderung, der wir uns heute alle stellen müssen. Legen Sie den Finger in die Wunde und klagen Sie nicht, wenn Sie einen fremden Finger in Ihrer eigenen Wunde spüren. Nur das gegenseitige Schreiben von Wunschzetteln kann Hindernisse auf Dauer aus dem Weg räumen. Teamübergreifende Kommunikation macht Sinn, wenn sie bewirkt, dass teamübergreifende Zusammenarbeit verbessert wird. Oftmals gehen Optimierung von Konstellationen für das eigene Team nur mit Beschneidung von Mitteln eines anderen Teams einher. Warum zur Lösung dieses Problems nicht die antiken Teamsitzungsmodelle überdenken? Warum nicht beide betroffenen Teams an einen Tisch bitten und eine völlig neue Kommunikationskultur erschaffen? Moderne Managementmethoden und Unternehmensstrukturen machen auf vielen Ebenen der Teamarbeit Änderungsprozesse notwendig. Prozesse, die sich der geänderten Unternehmenskultur anpassen. Das Zauberwort bei diesem Prozess heißt Teamentwicklung. Ein zweischneidiges Schwert, denn Teams entwickeln sich im Laufe der Zeit selbstständig weiter, allerdings nicht immer in die gewünschte Richtung. Auf der anderen Seite kann ein Team von außen aktiv gesteuert werden, damit es den gewünschten Kurs beibehält. Mit einem externen Moderator erhält Ihre Teamkultur Ölwechsel und Vitaminspritze in einem einzigen Zug. Er analysiert das Betriebsklima und die Rollenverteilung und identifiziert Defizite, Konfliktherde und Schnittstellenprobleme. Er erinnert an Gemeinsamkeiten. Jedem Team wird zu Beginn eine hochkomplexe Aufgabe übertragen, die nur gemeinsam erfüllt werden kann, weil ein Einzelner dazu nicht in der Lage wäre. Er erweckt den Teamgeist wieder zum Leben und erinnert an Konsequenzen, die sich aus mangelnder Zusammenarbeit ergeben können. Eiszeiten und sogar Kündigungen, bei denen es ja meistens die Falschen trifft, essen selten die Kompetenzen, die Konflikte auslösen. Meistens sind es die kleinen Scharmützel, die ein Team deutlich schwächen. Je komplizierter das Produkt oder Dienstleistungsangebot eines Unternehmens ist, desto höher ist der Bedarf an funktionierenden Teams. Komplexität bestimmt die Arbeitsstruktur der Zukunft. Und nur durch Bündelung von Kompetenzen lassen sich Lösungen erarbeiten. Ob man will oder nicht, Einzelkämpfer in Unternehmen sterben aus. Nur im Sport können sie noch überleben, aber selbst hier weht der Wind für sie immer rauer. Teams sind die Zukunft unserer Unternehmen und Teams müssen trainiert werden. So wie Ihr Auto regelmäßig zur Inspektion vorfahren muss, um funktionstüchtig zu bleiben. Wer Menschen dazu bringen möchte, ihre naturgegebene Individualität zu opfern, um sie im Team zu gemeinsamen Handeln zu bewegen, hat die höchste Hürde noch vor sich. Aber wie hoch diese Hürde auch immer sein mag, nehmen Sie sportlich, denn gemeinsam schaffen wir das.